SRF 2 Kultur. Mit dem Hörspiel. Beinahe wöchentlich hört und liest man von Missbrauchsskandalen im Umfeld der katholischen Kirche. Im Februar trafen sich deswegen die Kirchenoberhäupter mit dem Papst zu einem Kongress, um über den weltumspannenden Missbrauchsskandal zu beraten. Damit reagiert die katholische Kirche unter Papst Franziskus zum ersten Mal umfassender und öffentlich transparent auf die Verbrechen, die in ihren Institutionen stattgefunden haben. Mit welchem Ergebnis, ist noch abzuwarten. Die Kirche muss nicht nur Aufarbeitung leisten, sondern sich neu erfinden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die der Opfer. Oftmals Kinder, nahezu alle, Schutzbefohlene. Oft hatten diese in der Vergangenheit keine Ahnung, an wen sie sich mit ihren Erfahrungen überhaupt hätten wenden können, um davon zu erzählen. Anderen wieder war, bis zum Beginn der öffentlichen Aufdeckung, gar nicht bewusst, was mit ihnen geschehen war. Hier setzt das heutige Hörspiel an. Bilder von uns von Thomas Melle. Melle entwickelte seinen fiktiven Stoff vor der Folie der 2010 aufgedeckten sexuellen Missbräuche und Misshandlungen am Bonner Aloysius-Kolleg, an dem Melle selbst Schüler war. Protagonist des Hörspiels ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Eines Tages bekommt er anonym ein Foto aufs Handy geschickt. Das Bild zeigt ihn selbst, als 10-jährigen Jungen und nackt. Nur kann er sich gar nicht erinnern, wann und wo es aufgenommen wurde. Auf der Suche nach dem Ursprung des Fotos muss er nach hinten blicken, zurück in seine Schulzeit und erforscht bei ehemaligen Schulkameraden nach. Dabei weckt er Erinnerungen, von denen man nicht weiß, ob man sie jemals wieder ausgraben wollte. Was habe ich erlebt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was habe ich erlebt? Wissen Sie, was Sie erlebt haben? Ich nicht. Ich meine das nicht im erkenntnistheoretischen, philosophischen Sinne. Ich meine das wirklich im lebensweltlichen Sinne. Als Grundlage unserer Erfahrung. Nein, als unsere Erfahrung. Habe ich gestern ein Brot gegessen oder was? Ja, glaube schon. Käse drauf, Gurken oder was. Was erlebe ich gerade? Ich kann mein Denken zum Gegenstand machen oder meine Schulterschmerzen oder vielleicht ein Jucken hinterm Ohr oder eben meine Vergangenheit. Was hat meine Jugend mit mir gemacht? Bilder kommen in mir hoch, sobald ich an diesen Komplex denke. Bilder, vor denen ich ausspucken möchte, die mich auffressen. Dabei bin ich doch selbst drin in diesen Bildern. Ich bin Teil des Bildes. Bilder von uns. Ein Hörspiel nach dem Theaterstück von Thomas Melle. Bearbeitung und Regie Steffen Moratz. Musik Hans Platzkummer. Der Zufall wollte es wohl, dass Jesko auf dem Weg zur Arbeit, gleich nachdem er die lebensvernichtende Bildnachricht erhalten und unvorsichtigerweise noch beim Fahren geöffnet hatte, von einem Radargerät am Straßenrand geblitzt wurde. Das Foto, das mir später mit dem Bußgeldbescheid zugeschickt wurde, zeigt mein unscharfes, doch erkennbar fassungsloses Gesicht beim Blick hinunter auf das Display meines Smartphones. Die Tatsache, dass er ein, zwei Sekunden später fast von der Straße abgekommen wäre und einen womöglich verheerenden Unfall gebaut hätte, wird dagegen von keinem Bild eingefangen. Können Sie nicht aufpassen, Mann? Immer aufs Telefon gaffen! Ja. Sie hätten die Kinder fast umgefahren! Sicher hätte es einige von Ihnen erwischt. Ja, ich entschuldige. Wenn er nicht im letzten Augenblick das Lenkrad herumgerissen und wieder Kontrolle über seinen Wagen erlangt hätte. Machen Sie nicht. Jetzt hören Sie mal, es ist ja nichts passiert. Zum Glück. Die Kinder sind ja ganz verschreckt. Scheiß Telefone überall. Verbieten sollte man die. Was? Die sind verboten beim Fahren. Ich hatte alles unter Kontrolle, habe ja gebremst. Wie so ein Irrer mit Ihrem Panzer hier. Das Smartphone mit der geöffneten Bildnachricht hielt ich noch immer in der Hand. Was ist das denn? Was? Na das. Ich verstand erst nicht, dann sofort. Ich wollte etwas sagen, doch sie kam mir zuvor. Sind Sie einer von der perversen Sorte oder was? Hören Sie, das ist... Ich weiß schon, was das ist. Ich hole die Polizei. Sie wissen gar nichts. Und ob? Das ist sicherlich nicht Ihr Sohn. Sie hielt ihr Handy ebenfalls in der Hand, aber wie ein Küchenmesser. Sie wissen nichts darüber. Und alle Ihre Annahmen sind falsch. Ich werde jetzt weiterfahren. Sie bleiben schön hier. Nein. Doch. Das bin ich. Diese Worte waren ihm selbst neu. Wie? Das sind Sie. So konsequent, wie er sie aussprach, hatte er sie noch gar nicht zu Ende gedacht. Ja, ich. Der Junge da bin ich. Ich sah ihr an, dass sie mir sofort glaubte, obwohl sie es nicht wollte. Und das, wofür haben Sie das? Es ist mir selbst neu. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich Ihnen irgendwie... Nein, danke. Ich fahre jetzt los. Man sieht die Jahre, die inzwischen vergangen sind, in den aufgequollenen Farben, den verwaschenen Konturen, Weichzeichner der Vergangenheit, Gelbstich der 80er. Mehr Sonne scheint zu scheinen, als eigentlich schien. Auf diesem Bild da, wie sie sich im Gebüsch verfängt und in den losen Zügen dieses Jungen aufgleist. Der noch kein Gesicht hat, unter seiner verschnittenen Frisur. Aber er hat doch ein Gesicht. Er hat die Anlage zu einem Gesicht. Alles noch ganz lose und weich. Ein Windstoß. Und es fliegt auseinander. Knetbar ist es in der Mache. Noch kein Gesicht. Noch nicht festgebacken. Wir hatten alle noch kein Gesicht. Aber der Körper war schon bekannt. Der Körper wurde sondiert und besetzt. Von fremden, erwachsenen Augen. Griechische Schule. Es ist eine Frage der Ästhetik. Es ist eine Frage der geschmacklichen Bildung. Wer Geschmack hat, sagte Stein, setzt den Blumentopf hier hin. Goldener Schnitt. Zack. Wer Geschmack hat, inszeniert die Körper wie antike Statuen. Epheben. Kuros. Kontrapost. Symmetrie und Frontalität. Das ist Bildung und eine Frage der Ästhetik. Aber wieso nackt? Tradition. Das sind klassische Posen. Schlechte Nachrichten? Was heißt schon schlecht? Ja, nicht ganz so positiv vielleicht. Die Bezahlschranke. Der Vorstand wehrt sich noch immer. Oder eher die Verlegerin. Aber sonst alles gut. Gut ist gut. An diesem Tag begann ich... Jesko Drescher, 39. Und bei dir? Ein Geheimnis zu haben. Seit niemand weg ist, herrscht in der Kanzlei die reinste Harmonie. Ein Geheimnis ist ein innerer Ort der Einsamkeit, der sich ausbreiten kann wie ein Brandherd, wenn man ihn lässt. Der Dorn war jetzt in seiner Seite. Schnell würde er sich entzünden und schwären. In der Nacht konnte ich keinen Schlaf finden. Ich schien etwas missverstanden zu haben. Aber ich wusste nicht, was. Kannst du nicht schlafen? Doch. Ich wollte mich nicht bewegen. Ich wollte mir und ihr nicht eingestehen, schlaflos zu sein. Wie in eine Deckenhöhle seiner Kindheit wühlte er sich ein. Es ist nichts. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild von mir. Von früher. Schraubte sich durch das erst steife, dann feuchte Bettzeug. Ich bin das. Wieso bin ich das? Ich bin da nackt. Wieso? Schraubte sich durch das Geflüster in seinem Kopf. Welcher Psychopath schickt mir überhaupt anonym ein derartiges Bild aufs Handy? Langsam. Es muss ein Psychopath sein. In Zeitlupe. Woher hat der Psychopath meine Nummer? Über Minuten. Hast du schlecht geträumt? Nein, ich schlaf doch. Totes Fleisch war er. Faser quer geschnitten aus der Seite des Herrn, filettiert und bereit jetzt zum Verzehr. Wie alt war ich gewesen? 11, 12, 13? Was ist denn? Nichts. Schlecht geträumt. Am nächsten Tag fand ich in meiner Post einen braunen Briefumschlag ohne Absender. Darin Fotos. Was siehst du denn da? Sonderbare Fotos. Zeig mal. Das bist wirklich du, oder? Wieso so jung? Und wieso erinnere ich mich nicht? Klar, erinnerst du dich. Du doch auch. Wir alle erinnern uns. Wir wollen es nur nicht. Wieso so nackt? Du weißt es doch. Wer hat das gemacht? Du weißt es doch. Wer hat das geschickt? Ist das eine Erpressung? Manni! Dass der erste Verdacht ausgerechnet auf mich fiel, war natürlich eine Frechheit. Ausgerechnet ich? Der Gönner aus der zweiten Reihe, der die Kontakte nie abreißen ließ. Wieso sollte ich aus einem Versteck heraus Unheil stiften? Der Versteckte war doch vielmehr Jesko. Glorios in seinem Zugriff. Erfolgreich seit je. Doch in seinem Hinterkopf liefen stets andere Agenten ab. Ja, er sah durch einen hindurch. Er kannte alles. Berechnete seinen Vorteil. Ging schon den nächsten Schritt. Selbst ein Bier, das man mit ihm trank, war kein richtiges Bier. Es war ein Anlass, es war ein Requisit, es war ein Mittel. Ein Mittel zum unbekannten Zweck. Prost. Ja, ebenso. Also, Matuschka, in Amerika. Alles wie du sagtest. Schwangeres Model als Verlobte und dann Kinderpornos. Ja, wurde von Google gemeldet. Schau dir die Bilder im Netz an. Matuschka abgeführt wie der letzte Verbrecher von Sukops. Krass, wie man sich verlieren kann. Ja, aber auch krass, wie man dann verurteilt wird. Wie so ein Mörder. Ja, vertragte Sache, klar, aber das ist völlig unverhältnismäßig. Ich weiß nicht. Ich kenne die Details nicht. Na, die erspare ich dir lieber. Hat auch heftig gechattet, der gute Matuschka. Mehr sage ich nicht. Boah, schon durch. Schon echt pervers, aber virtuell. Alles rein virtuell. Und du hast da einen Brief drüber bekommen oder eine E-Mail? Nee, Tonka hat's mir erzählt. Aber eigentlich weiß es jeder. Nur du wirst wohl abgeschirmt. Ja, ich werde nicht abgeschirmt. 6 Jahre. Hey, 6 Jahre Gefängnis. Auch noch in den USA. Da stellt man sich doch gleich ein paar Nummern brutaler vor. Wie im Film halt. Der kriegt jetzt seinen Einlauf. Zu Recht. Entschuldige, das ist völlig unverhältnismäßig. Du hast keine Kinder. Ja, und? Vielleicht kann ich es deshalb besser beurteilen. Irgendwie unemotionaler. Man kann die Produzenten nicht dingfest machen. Also irgendwo in Russland, in Tschechien, was weiß ich. Also muss man die Konsumenten bestrafen. Ja, ja. Und zwar hart. Aber doch nicht wie ein Mörder. Seelenmord ist das. Schlimmer. Das ist das Letzte. Das ist ohne Worte. Ja, Jesko, ja, aber... Wenn ich mir ein Video im Netz anschaue, ist es doch was ganz anderes, als wenn ich ein Kind, wenn ich ein Kind tatsächlich anfasse. Es ist vermittelt dasselbe. Diese Bilder sind Vergewaltigung. Und wer sie ansieht, wird schuldig. Außerdem anfassen. Schon blühen die Euphemismen. Johannes meinte, das Sexualstrafrecht ändert sich alle 50 Jahre. Johannes, wie geht's ihm überhaupt? Gut. Ist bei Wallace und Schäfer. Nicht schlecht. Naja, die Strafe ist jedenfalls zu krass. Wenn das mit uns gemacht worden wäre, als Kinder. Ja, was dann? Weiß nicht. Was machen die eigentlich alle? Ja, die Asozialen. Die anderen. Was macht Rode zum Beispiel? Rode ist bei Bertelsmann. Von Bredo. Beim Vater eingestiegen. Stimmt. Und du hast eine Werbeklitsche. Hey, die Bahn ist mein Kunde, ja? Und die ganz anderen, wie hießen die noch? Manche sind verschollen. Die interessieren mich, die Verschollenen. Und warum? Ich weiß nicht, ich habe so Gedanken in letzter Zeit. Erinnerst du dich an nichts? Wie, an was erinnern? Vielleicht war Matuschka ja selbst Opfer. Jesko, das ist viel zu einfach. Wer produziert schon Opfer? Das kann ja nur ein Opfer sein, ne? Oder was? Es wäre ein Hinweis. Ein Hinweis worauf? Sag, jetzt erinnerst du dich ja nicht. Oh Mann, an was denn? Ich auch nicht. Manchmal denke ich tatsächlich, es geht uns zu gut. Wir müssen doch irgendwelche Verdrängungsmechanismen am Werk sein. Verdrängung, ja. Die Kraft, die uns über Wasser hält. Ich bin froh um jedes vergessene Detail. Erinnerst du dich echt an nichts? Perverse Geistliche halt. Ganz normal. Ja, klar, die haben uns hart rangenommen. Ach. Nee, nicht so. Fürs Leben, ja. Fürs Leben haben die uns gewappnet. Ja. Im Übrigen, so gut geht's mir persönlich gar nicht. Du schließt von dir auf andere. Hm. Und die Fotos? Welche Fotos? Erinnerst du dich nicht daran, wie wir fotografiert wurden? Klar, ja, von Steinhalt. Ja, Steinhalt. Das war halt so ein Knall. Aber komm, das war doch wirklich nicht... Nein. Nee. Aber manchmal denke ich dran. Das waren Bilder fürs Jahrbuch. Und für die Privatsammlung. Bilder, die nichts bedeuten. Im Grunde dein heutiges Geschäft. Leck mich. Warst du nackt? Wie nackt? Ganz nackt? Hm. Nee. Du? Nee. Gut. Und wenn... In den folgenden Tagen pflegte Jesko Drescher seine neue Einsamkeit. Ich saß mit meiner Frau zu Tisch, mit den Kindern und war doch nie nur ich allein. Immer saß noch etwas anderes mit am Tisch. Seine Identität gewann eine Dimension hinzu, die unheimlich, aber interessant war. Er selbst saß dort mit am Tisch als nackter Junge. Der Mitwisser saß mit am Tisch als leeres Phantom. Stein saß mit am Tisch mit halber Erektion. Und die Differenz zwischen Gewusstem und Gesagtem saß mit am Tisch und riss kleine Abgründe zwischen den Worten und Personen auf. Als mir eine Woche später ein weiteres Bild aufs Handy geschickt wurde, von einer neuen Nummer, diesmal mit einem Emoticon versehen, das ich übergab, wollte ich zunächst in Gelächter ausbrechen. Doch das Lachen gelang nicht. Das Bild zeigte auch mein Geschlecht. Noch nicht entwickelt, noch unbehaart. Aber sein Geschlecht. Es war, im landläufigen Sinne, Porno. Und im rechtlichen Sinne? So eine Prepaid-Karte bekommen Sie überall hinterhergeworfen. Für 5 Euro kriegen Sie ein Handy, das freigeschaltet und auf irgendjemanden angemeldet ist. Und Sie können wirklich nicht nachverfolgen, wer es gekauft hat? Die meisten geben falsche Daten an. Und das kümmert keinen. Was ist denn vorgefallen? Sie werden bedroht? So kann man es nicht sagen. Was denn sonst? Ich bekomme Bilder obskuren Ursprungs. Sie müssen wissen, dass Sie schon haftbar sind für die Sachen, die sich auf Ihren Datenspeichern befinden. Ich lösche es ja. Ich will nur wissen, wer mir das Zeug schickt. Sind das Bilder aus dem Netz? Ich weiß es nicht. Sie müssen sagen, was vorgefallen ist, wenn wir die Untersuchung aufnehmen sollen. Was bringt das, wenn Sie den Absender gar nicht ausfindig machen können? Das wissen Sie doch noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal, ob es strafbar ist, was da passiert. Die Einschätzung müssten Sie dann schon uns überlassen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich aber. Und das ist das Problem. Schön, dass wir auch beruflich mal zusammenkommen. Du witterst ein einträgliches Mandat. Na ja, ein Auftrag von Seiten der größten Verlagsgruppe Deutschlands. Ich bin aber privat hier. Ach, wieso dann der Termin? Ich will dich etwas fragen. Das hättest du auch privat machen können. Es ist privat und zugleich nicht privat. Aha, interessant. Ist das hier vertraulich? Absolut. Was ist deine Frage? Ob du etwas weißt. Worüber? Du warst doch Steins Liebling, nicht wahr? Was? Wieso? Matuschka war Steins Liebling. Und du? Nein. Du warst auch sein Liebling. Ich war gar nichts. Es hat mich ja so aufgeregt. Ich hatte einfach gute Noten. Ein Liebling war ich nicht. Was ist überhaupt die Frage? Ob ich was weiß? Ich formuliere es anders. Bitte. Wir standen lange Zeit in einer gewissen Konkurrenz. Das ist 20 Jahre her. Jugendprägungen sind hartnäckig. Ja, aber was ist die Frage? Ob jemand mir schaden will. Wer? Ich? Ich weiß nicht. Wie denn? Sag du es mir. Das ist ein abstruser Auftritt. Was willst du? Was willst du? Ich kann nichts dafür, dass du damals geflogen bist. Du warst ein Bauernopfer. Was? Ich hab halt gekifft und wurde erwischt. Ja, erwischt wurden manche. Nun mussten die wenigsten gehen. Wir waren halt nicht reich. Ja, und ihr hattet keinen Namen. Stelltet nichts dar. Umso besser stehe ich jetzt da. Bauernopfer, ich bitte dich. Oh doch. Und jetzt willst du mich nachträglich zum Opfer machen. Bist du noch bei Trost? Wovon redest du? Von deiner Druckkulisse mit diesen Bildern. Welche Bilder, Mann? Okay. Okay. Es war ein Versuch. Was für ein Versuch? Beruhig dich, du bist es nicht. Ich weiß gar nicht, was du hier aufkreuzt und irgendeinen Schwachsinn laberst. Ich auch nicht. Beruhig dich. Und mich mit Sachen von damals ankackst. Sorry. Vielleicht wird es wirklich ein Fall. Dann hast du dein Mandat. Wer könnte mir schaden wollen? Könnte jeder sein. Neider, du bist in den Medien. Jemand von unserer Schule. Könnte auch jeder sein. Jemand, dem es vielleicht besonders scheiße geht. Der viel Zeit hat, arbeitslos, krank ist. Konstantin soll es nicht gut gehen. Konstantin? Hm. Ich habe vor kurzem mit seiner Freundin gesprochen. Ich selbst ziemlich durch. Und einer drei Stufen über uns hat sich kürzlich umgebracht. Aber worum geht es hier überhaupt? Was hat Konstantin? Ich beantworte hier nichts mehr, wenn du nicht sagst, worum es geht. Es ist delikat. Macht nichts. Jetzt rück schon raus. Man kann es weiter eingrenzen. Mhm. Dieser jemand muss einen Zugang zu etwas haben. Ja? Zu etwas von damals. Etwas von damals? Sag mal, geht es noch wolkiger? Zu den Archiven. Welche Archive? Zu Steins Archiven. Was ist denn mit Stein? Welche Archive? Es muss welche geben. Er hat doch immer geknipst und gesammelt. Ja, er hat geknipst. Dich auch? Nein. Stein hat uns alle abgelichtet. Und, wo ist das Drama? Ich weiß es selber noch nicht. Das ist diese Sache mit Matuschka. Die macht alle ganz kirre. Mich nicht. Wie kommst du denn sonst drauf? Hm? Es gibt da Zeichen von obskurer Seite. Mhm. Die obskuren Zeichen sendest du gerade. Sprich mal Klartext. Es könnte ein Drama sein, es könnte aber auch keines sein. Wenn es aber ein Drama ist, dann ein fettes. Doch, Jesko, ich verstehe kein Wort. Und ich weiß nicht, ob ich ein Drama will, verstehst du? Nein. Das war doch gerade deine Frage, wo ist das Drama? Hm? Es ist nicht da, wenn wir es nicht wollen. Nein, ich will kein Drama. Du? Ich? Ja, du. Nein. Ich erinnere mich an die langen Fluchten. Marmorstatuen. Marmorböden, Steinplatten, darauf die Schritte, die nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit zu hallen schienen, aus den Jahrhunderten und in sie zurück. Ein Klang wie eine unbegreifliche Chronik, Legitimationen aus der Vergangenheit, mit denen ich, das Kind, schlendernd bekannt wurde, umgeben von diesem fernen, fremden Wissen, dessen Alter ich nicht einschätzen konnte, das ewig schien, ewig und also richtig, in das ich langsam hineinwachsen sollte, mit dem ich dann unbewusst verwuchs, in diesem Kinderbewusstsein des Einsseins, und ich verwuchs gerne über die Jahre mit den Jahren, spürte die Tradition, bevor ich das Wort überhaupt verstand. Dann kam die Pubertät, Auffahren einer Widerständigkeit, Tosen des Intellekts. Alles fiel auseinander, witzigerweise noch von den üblichen sexuellen Detonationen dieser Lebensphase hintergangen und erschüttert. Ich sage witzigerweise, meine aber das Gegenteil. Ich erinnere mich an Lehrer, die ich schätzte, die ich liebte. Englischlehrer Gratzky. Kreidebombardements an der Tafel. Wort neben Wort, chaotisch, faszinierend. Vokabeln müsse man sammeln wie Briefmarken, so er. Es hieß, er könnte den Longman auswendig. Dieses Knittergesicht eines leidenschaftlichen Henkers. Diese Aufruhr in den Worten. Meine Mutter wollte einfach, dass ich Zahnarzt werde. Deshalb kam ich dorthin. Geschadet hat es mir nicht. Ich brauchte Stein. Ich bewunderte Bosch. Stein war wie Gott, ein zorniger Gott, aber der über allem hing. Ein Auge aus Gewitterwolken. Er formte mich. Mir war es egal, wenn er andere schlecht behandelte. Hauptsache, er war gut zu mir. Bosch war die moralische, Stein die metaphysische Instanz. Mit Bosch habe ich kein Problem. Mit Stein habe ich auch keins. Ich erinnere mich an Stein und an Bosch. Ich erinnere mich an Stein. Ich bin krank, will aber nicht zu Stein. Nicht zu Bosch. Ich will warten, bis Frau Klaassen Dienst in der Krankenstation hat. Jeder weiß, dass Stein einem das Thermometer hinten reinschiebt. Ich will das nicht. Ich bin ein Schatten auf einer Oberfläche. Ein Nichts im Halle einer Kathedrale. Wie er immer wieder betonte, ich sei hässlich und abstoßend. Ich stinke. Wie er dann die Fluraufsicht instruierte, darauf zu achten, dass ich den Klassenraum nicht verlasse. Denn, so er, ich sei ein Drogenhändler. Vergewaltiger und Schläger. So Stein zu meiner Mutter. Um diese zu veranlassen, mich aufs Internat zu geben. Bis er mich, als sie dies nicht machte, mit frisierten Noten der Schule verwies. Hier sitze ich, in der Putzkammer mit Stein, auf engstem Raum und muss die Matheaufgaben unter seiner schwer atmenden Aufsicht machen, weil er vermutet, ich würde dauernd abschreiben. Dabei bin ich der Beste in Mathe. Wie kann ich bei jemandem abschreiben, wenn ich doch der Beste bin? Er atmet. Ich höre sein Atmen. Es ist eine bizarre Situation. Er schnauft und grummelt. Er atmet, ich atme nicht. Ich halte meinen Atem an und schreibe. Aber es entfällt mir. Ich weiß, ich werde nie mehr der Beste sein. Es macht mich so traurig. Er atmet einfach weiter. Tiefer. Und tiefer. Und näher. Hallo? Was? Wer sind Sie? Gut. Doch, das spielt eine Rolle. Und was willst du damit erreichen? Was soll ich jetzt machen? Das weiß ich eben nicht. Was willst du von mir? Was du von mir willst? Wie? Was heißt das? Hallo? Hallo? Wer war das? Niemand. Doch? Ein Verrückter. Oder eine Verrückte. Kann sein. Hat geflüstert. Jesko, wer war das? Ich weiß es wirklich nicht. Was hat er denn gesagt? Will mich unter Druck setzen. Was ist los? Ich glaube nicht, dass ich nichts merke. Nein, nein. Nein? Was? Nein, ich lebe mit dir zusammen. Ich sehe dich doch. Ich habe wirklich keine Ahnung. Jemand will mich erpressen. Oder auch nicht. Er fordert gar nichts. Was? Womit denn erpressen? Albernheiten, wirklich. Wenn es Albernheiten sind, wieso kann man dich damit erpressen? Kann man eben nicht. Womit denn überhaupt, verdammt? Ich habe Scheiße bei der Bezahlschranke gebaut. Die Sägen an meinem Stuhl. Irgendein Irrer wird das sein, der davon Wind bekommen hat. Was weiß ich, aus der Redaktion, dem Vertrieb. Und der ruft dich mitten in der Nacht an. Ja. Aber kein Drama. Wenn du eine Affäre hast, dann sag's gleich. Was? Wir sind erwachsen. Nein. Nein? Nein. Können wir jetzt wieder schlafen? Will ich doch hoffen. Es habe sich nicht um normale Kinderbilder gehandelt, hieß es später, sondern um Bilder, in denen erwachsene Männer ihren Blick auf Jungen richten. Von Stein fotografiert zu werden, habe bedeutet, zumindest für 2 Stunden bei ihm im Mittelpunkt zu stehen. Pater Stein, hieß es, habe Jungen eines bestimmten Typus bevorzugt. Die Auswahl sei nach ästhetischen Vorgaben erfolgt. Es habe sich um Jungen gehandelt, die das Aussehen eines altgriechischen Ephebern gehabt hätten. Engelsgleich, mit schmaler Figur und halblangen Haaren gewesen seien. Oder sportlich gut aussehend. Ein Zeuge schilderte, mit Brille oder Zahnspange wäre man nie auserwählt worden. Häufig seien die Lieblinge vaterlos gewesen. Sie? Ja? Erkennen Sie mich nicht? Doch, natürlich. Entschuldigen Sie, ich meine, ich habe... Es hätte mich fast umgefahren. Ach so, um Gottes Willen. Mich und die Kinder. Ja. Und jetzt? Wie geht es Ihnen? Ja, gut. Was für eine Frage. Eine normale Frage, oder? Wir kennen uns nur nicht, deshalb ist es... Ich war das gar nicht auf dem Bild. Nein? Ich stand selbst unter Schock, sonst hätte ich Ihnen dieses Bild gar nicht erst gezeigt. Was haben Sie denn mit dem Bild? Es beschäftigt mich und hat mit Ihnen seinen Anfang genommen. Aber Sie haben damit gar nichts zu tun. Wer hat das Foto gemacht? Ein Lehrer? Woher wissen Sie das? Ich frage nur. Ich bin selbst Lehrerin. Ja, das war ein Lehrer. Ein Pater, um genau zu sein. Und es treibt Sie jetzt um. Sie hatten das vergessen. Ja, nein, vergessen nicht, aber es ändert sich. Es wird Ihnen bewusst. Es sind nur Bilder und nicht einmal die schlimmsten, nicht einmal justiziabel wahrscheinlich. Wie alt waren Sie da? 11, 12, kurz vor der Pubertät. Hm. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Am besten nichts. Ich habe Thomas Mann gelesen, ganz begeistert, bis ich ihn verstand. Da überkam mich plötzlich der größte Ekel. Diese Veredelung der niedersten Triebe. Diese Perversion im hohen Ton. Bei diesem heißen Erschrecken, das der Fühlende leidet, wenn sein Auge ein Gleichnis der ewigen Schönheit erblickt. Er hat uns hergenommen und zu Objekten gemacht. Sie machen auch alles zu Objekten. In Ihrer Zeitung. Sie kennen mich? Fernsehen. Ja, das. Auch Bilder. Sie machen sich gut da. Aber die Bilder bleiben, nur ich werde älter. Und jetzt gibt es einen Raum in meinem Kopf, der sich geöffnet hat mit neuen Bildern. Und diese Bilder sind in meinem Leben und gehen nicht mehr weg. Jetzt rede ich mit Ihnen schon wie mit einer Therapeutin. Ich glaube nicht an Therapien. Ich auch nicht. Die Leute wollen nur irgendwelche altgriechischen Mythen anzapfen, um die eigene Leere aufzufüllen. Sich mit Elektra und Ödipus gemein machen. Genau. Lassen Sie es doch einfach in Ruhe. Es war nur ein Bild. Und es scheint Sie bisher nicht gestört zu haben. Lassen Sie das Bild Bild sein. Und es begab sich, dass Stein Ende der 60er Jahre seinen Acker bestellte, um sein Fürstentum zu errichten. Und er sah, es wurde gut, denn das Fürstentum gedieh. In die Stelle zog die Schönheit und also die Moral ein. Und die Stelle wurden zu unbewohnbaren Kirchen. Denn ohne Schönheit keine Moral. In einem ästhetischen Umfeld aufzuwachsen, ist die Grundbedingung des Guten. Zack! Und wer ein wenig Geschmack hat, wird den Blumentopf hier hinstellen. Das ist der goldene Schnitt. Zack! Erste Meldungen, der neue Internatsleiter residiere wie ein Fürst, ja ein Despot, ein Diktator, wurden abgewiegelt. Auf Beschwerden folgten Beschwichtigungen. Denn alle hatten auf ihn gewartet. Dass er ein Heißsporn war, könnte doch für den entscheidenden Ruck sorgen. Besser Heißsporn als Leisetreter. Besonderes Augenmerk wurde auf die Villa Verdi gelegt. Dort wohnte er selbst mit der Unterstufe. Sie wurde renoviert, mit Kunst vollgestopft und zum Mittelpunkt seiner Günstlingswirtschaft. Die Kritik auch von Mitbrüdern, Stein könne den hergestellten Rahmen inhaltlich-pädagogisch nicht ausfüllen, es fehle ihm die alltägliche Stetigkeit, er bespreche zu wenig mit seinen Mitarbeitern, eher nur mit dem einen oder anderen Freund seine Person polarisiere. Er habe entweder Bewunderer oder Feinde, gleiche zu wenig aus und gehe tatsächlich über Leichen. Diese Kritik blieb stecken. Was soll man auch ändern? Wir haben hier einen brillanten Typen. Einen Macher. einen Durchgreifer. Einen Mastermind. Der Lehrerkollegen ohrfeigt, eigenmächtig Beförderungen ausspricht. Willkürlich straft, liebt und herrscht. Liebt vor allem. Liebt! Auf verborgene und verbogene Weise liebt. Dir soll's nicht gut gehen. Und du willst mir helfen? Ja, schon. Ist bei dir das Christentum ausgebrochen? Sozusagen. Fantastisch. Nein, danke, mir geht's gut. Du hattest diese Anfälle. Was willst du? Konstantin, ich habe ein Problem. Du? Ein Problem? Das wäre? Wenn du dafür verantwortlich bist, fuck ich dein Leben ab. Ja, ist es schon. Hast du bei mir angerufen? Wieso sollte ich? Aus Hass und aus Neid. Das ist ein bisschen viel für einen Anrufer. Wenn du es bist, Konstantin, dann... Bin ich jetzt für jeden Scheiß verantwortlich, oder was? Wenn du es bist, bitte ich dich, es zu unterlassen. Okay, nur theoretisch, ja? Nur zum Fick. Stellen wir uns vor, ich wäre es. Nein, okay. Ich bin es. Ich geb's zu. Aber was? Tu nicht so. Du hast einen Hass auf die Schule und auf mich. Auf dich? Mann, du bist mir sowas von egal. Aber auf die Schule hast du den Hass. Auf diesem Pedo-Verein? Ja, auch da bin ich milder geworden. So mild. Ist doch eh vorbei. Haben sie dir was angetan? Es spielt keine Rolle mehr. Spielt alles keine Rolle mehr. Wenn du es bist, der mich gerade terrorisiert, dann lass uns darüber reden. Ja, ich bin's. Wieso machst du das? Weil ich es nicht mehr aushalte. Euren Erfolg und meine Zerstörung. Es reibt mich auf. Es ätzt mich weg. Es zerfrisst mich von innen. Aber ich kann nichts für deine Zerstörung. Das denkst du? Das denkst du? Woher hast du die Bilder? Geheime Quelle. Und was willst du damit erreichen? Eine Korrektur. Wir können das regeln. Wo sind sie? Überall. Sie sind überall. Was heißt das? Siehst du sie denn nicht? Überall, an jeder Ecke. Sie verfolgen und beschatten dich. Was? Sie sind überall, einfach überall. Im Internet auch? Jesko, halt's Maul, Mann. Ich bin nichts. Und ich weiß auch nicht, wovon du redest. Was soll das? Du sagst mir ja nicht einmal, worum es geht. Und soll ich dir was sagen? Mir ist das auch egal. So egal ist mir das alles inzwischen. Ich glaube dir nicht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Welche Bilder überhaupt? Ach, vielleicht so ein paar Pedo-Bilder, ja? Klar, jetzt traf ich das. Wurde der arme Jesko auch abgeschossen damals. Und jetzt verfolgt es ihn plötzlich. Ganz gemein, ja? Wie konntest du nur so werden, Scheiße? Das kannst du laut sagen. Ist raus. Wer war das? Einer von ihnen. Was wollte er? Ach, rumnerven, mich beschuldigen. Da passiert was, oder? Vielleicht kommt es jetzt ans Licht. Ja, vielleicht. Das willst du doch. Ja. Also es ist gut, dass so einer kommt und die Nerven verliert. Das ist es wohl. Auch wenn ich kaum mehr Kraft habe. Die wird wiederkommen, wenn es soweit ist. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Schlafe ich, habe ich ein schlechtes Gewissen. Schlafe ich nicht, treibt es mich auf. Ich sehe den Schlaf, egal mit welchen Substanzen oder Methoden herbeigeführt, auch als Zelle des Widerstands gegen die Forderungen und Zurichtungen von außen. Allerorten wird eingegriffen, selbst in den Schlaf. Man soll sich ausruhen, aber gefälligst kurz. Seltsam. Aber wieso liebe ich den Schlaf so sehr, wenn ich mich doch nicht an ihn erinnere? Da Dabei ist nichts kopflastiger als der Schlaf. Das traumschwangere Hirn führt die Arbeit des Tages zu Ende oder eben, in meinem Fall, der Nacht. Lässt den Fragmenten ihre Eigenheiten und führt sie doch leichthändig zusammen. Dieser Apparat, der mich um 9 Uhr vor den Ämtern stehen lässt, sollte vielmehr selbst teilhaben an der Traumarbeit, die wir verrichten, wir beide, hier unten. Wenn der Schlaf so schön ist, wie er sich mir hier darbietet, während mein Liebster neben mir liegt und seinerseits den Verlust des Bewusstseins genießt, dann frage ich ja, wie schön muss denn erst der Tod sein? Also, was? Wovon reden wir? Er hat damit angefangen. Jetzt macht es in mir weiter. Was macht weiter? Ja, diese Unruhe. Entschuldigt, aber da stimmt was nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Du musst dich nur ein paar Wochen zusammenreißen, wie ich. Dann ist es einfach nicht passiert. Was ist denn passiert? Oder nicht passiert? Oh, jetzt tu doch nicht auch noch so. Das ist doch alles offensichtlich. Das war sogar Schulhofgespräch, ständig. Eben, es war immer alles... Nein, jetzt lass ihn mal. Was meinst du? Naja, wir wurden doch letztendlich... Ja? Also, wenn man es wirklich genau betrachtet. Ja. Und man es womöglich leicht überspitzt, wenn man die 1000 Faktensplitter zusammennimmt und einmal wie ein Unbeteiligter betrachtet, was da eigentlich passiert ist. Also, wenn man es in eine Richtung denkt und wahrnimmt, die nicht angenehm ist... Ganz im Gegenteil, die unangenehm ist, sogar grausam. Grausam auch gegen einen selbst, grausam aber auch gegen die eigene Herkunft. Also, wenn man das alles mal übereinander legt, dann... Sieht man gar nichts mehr. Nee, im Gegenteil, dann ist es offensichtlich. Missbraucht, will er sagen. Das ist ein heftiges Wort. Ja, aber es ist doch so. Du wurdest fotografiert, hm? Und du doch auch, richtig? Richtig? Ein Foto ist noch kein Übergriff. Und ob ein Foto ein Übergriff ist? Langsam. Es kann einer sein. Ich glaube aber, dass 99% der Fotos völlig harmlos waren. Das 1% vergiftet alle anderen. Überhaupt, es zählt die Haltung, die Absicht. Das ist doch einfach klar. Die Fotos sind nur ein Übergriff von vielen. Da hat sich gut einer auf uns runtergeholt, auf unsere Fotos. Wenn ich mir das alles so vor Augen führe, das Duschen, den Ständer, die Strafen, diese Körperlichkeit. Ein nackter Pater ist ein Bild, das nicht jedem einleuchtet. Was willst du machen? Ja, ich will die Fotos sehen. Warum? Ich will wissen, wie das aussieht. Wie ich aussehe, was mit mir gemacht wurde, was ich da war und bin. Die gibt es nicht mehr, die Fotos. Natürlich gibt's die. Und wenn du sie hast, was bringt dir das? Ich bekomme etwas zurück, das mir fehlt, das mir gestohlen wurde. Du hättest doch gar nichts gemacht, wenn ich dich nicht drauf angesprochen hätte. Und? Wieso hast du uns eigentlich darauf angesprochen? Mir hast du was unterstellt. Und mir was von Verdrängung erzählt. Ich habe von Matuschka geredet, mehr nicht. Hm, das hörte sich aber anders an. Ja, vielleicht ist es in deinem Fall nicht nur bei Bildern geblieben, Jesko. Also bitte. Wie auch immer, wir bleiben jetzt in Kontakt. Ich kann nicht sagen, dass es mich sonderlich erschüttert. Und ich weiß nicht, was daraus folgen soll. Wir bleiben in Kontakt und reden. Okay? Okay? Jahrelang schichte ich mein Leben auf und an. Schicht um Schicht in die Höhe. Ein gerader Weg, ein solider Gang, ein Aufstocken des Erfolgs, jedes Jahr mehr, jedes Jahr stabiler. Und nun, was passiert nun? Ich soll da also etwas gewesen sein. Was soll ich gewesen sein? Ein Opfer. Ich. Es liegt in der Luft, heißt es, und wird sich bald Bahn brechen wie ein heraufziehender Wolkenbruch, schwanger von alter bleigrauer Zeit. Wer sagt es? Etwas in mir sagt es. Ein Gefühl, das seine Form wechselt. Das heranreift seit Jahren, das ich abwehre und klein hacke. Und dennoch kommt es wieder und wieder. Was ist mir widerfahren? Doch nichts Schlimmes. Wenn etwas war, so bin ich doch selbst dafür verantwortlich. Aber es war nichts. Nichts war da, da war nichts. Monströs ist nur die Möglichkeitswelt der Deutung. Wie sind Sie an meine Nummer gekommen? Er habe doch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ich habe alles, was ich zu sagen hatte, bereits Pater Henkel gesagt. Wieso rufen Sie mich so einfach an, aus dem Nichts? Er solle den Vorwurf noch einmal genau schildern. Pater Stein wolle sich entschuldigen. Habe ich ihn nicht ausrichten lassen, dass Sie die Quelle Ihrer Informationen nicht preisgeben sollen? Pater Stein sei selbst auf Johannes gekommen. Das glaube ich aber kaum. Ich bin doch nicht der Einzige. Stein sei entsetzt in Anbetracht der Vorstellung, dass die Bilder die Jungen verstört haben könnten. Er sei zudem dement, werde nicht mehr lange leben und wolle seinen Frieden mit den Jungen, mit sich und der Welt machen. Dafür bin ich als Letzter zuständig, als Allerletzter. Er sei, wie gesagt, von selbst auf Johannes gekommen und sei schon dabei, den Entschuldigungsbrief zu formulieren. Und wofür rufen Sie dann an, wenn er schon rumformuliert? Man müsse wissen, was genau vorgefallen sei. Mich interessiert etwas ganz anderes. Was passiert mit den Bildern? Man werde eine Mediation einleiten. Ich will sie sehen. Es werde Aufklärung geben. Gut. Johannes brauche sich da keine Sorgen zu machen. Dann halten Sie mich hierüber auf dem Laufenden. Aber schriftlich. Das bist du? Wo hast du das gefunden? In deinem Schreibtisch. Was hast du an meinem Schreibtisch zu suchen? Jesko. Was? Wer hat denn dieses Bild gemacht? Stein. Stein? Der? Und woher hast du das? Vom Irren. Dem nächtlichen Anrufer. Oder der Anruferin. Und was will er? Ich sage es doch, ich weiß es nicht. Was hast du in meinen privaten Sachen zu suchen? Komm, seit wann gibt es private Sachen bei uns? Wie findest du das Bild? Befremdlich. Gibt es mehrere davon? Ich glaube schon. Deshalb bist du so seltsam in den letzten Wochen. Bin ich seltsam, ja? Und der Typ sagt was? Dass ich ihn sicher nicht mehr kennen würde. Und dass ich schon wüsste, was zu tun sei. Und was ist zu tun? Ich weiß es nicht. Man sollte zur Polizei gehen. Ach, man sollte vielleicht gar kein Aufhebens machen. Ich meine, wie viel auf dieser Welt ist befremdlich? Na dennoch. Ist es schlimm? Findest du, es sieht missbräuchlich aus oder pornografisch? Nein, aber es ist... Ja, wie soll man sagen? Es ist jedenfalls nicht richtig. Man merkt, dass etwas nicht stimmt. Ich würde das nicht zulassen bei unseren Kindern. Das waren andere Zeiten, die 80er. Eine andere Sexualmoral. Es war freier. Freier? Bei den Katholiken? Ich weiß es doch auch nicht. Es kam uns damals nicht falsch vor. Wenn die Eltern es wussten, haben sie sich halt zurechtgedacht. Es war nicht falsch, es war nur verschoben. Was war verschoben? Die Normen, die Werte, der Umgang. Nur leicht über die Jahre. Über die Jahre immer mehr. Ehrlich gesagt, es sieht pornografisch aus. Ich kann beim besten Willen keinen Penis erkennen. Was? Mir ist nichts passiert dadurch. Oder komme ich dir wie ein Wrack vor seit Jahren und du sagst nichts? Nein, natürlich nicht. Aber ja, es geht ja auch mich an. Also mir tut das weh, das Bild. Soll man den dementen Greis jetzt anklagen? Für etwas, an das er sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern kann? Das macht nur Wirbel, den keiner gebrauchen kann. Nein, Wirbel will keiner, aber... Du solltest drüber reden. Mit wem? Ja, nicht nur mit mir. Mit Fremden rede ich nicht über solche Sachen. Ich räume ständig hinter dir auf. Seit Wochen. Verstehst du das? Du räumst auf. Übertragen. Ach so, ja. Du räumst auf, ja. Also mach was. Was machen? Eine Therapie vielleicht. Therapie? Ich? Wenn es etwas ist, das dich bedrängt, solltest du dich ihm stellen. Mehr sage ich gar nicht. Woher hast du das? Wurde mir anonym zugesandt. Hast du auch eins von mir? Was? Nein. Anonym? Ja. Ah, verstehe. Du dachtest, das war einer von uns beiden. Deshalb hast du so komisch gefragt. So hysterisch. Ich wollte wissen, ob ihr auch welche bekommen habt. Aha. Aha. Ist das überhaupt etwas, womit man jemanden erpressen kann? Ja, und ob? Was will er haben? Geld? Nein, ich weiß nicht einmal, ob das eine Erpressung ist. Doch. Doch. Jetzt sehe ich es. Porträt des Machers als junges Opfer, das ist ein Druckmittel. Das ist einfach ein Hirnfick. Deine eigenen Zeitungen würden dich zerfleischen, aber perfide. Ganz perfide. Das wüsste ich aber zu unterbinden. Und schau doch mal genau hin, es ist überhaupt nicht schlimm. Wo soll denn da ein Opfer sein? Wieso hast du es dann verheimlicht? Hast du noch mehr Bilder? 2 Abzüge, postalisch zugeschickt ins Büro und nach Hause. Von dir? Also, hier, ganz nackt? Ein wenig. Was soll das heißen, ein wenig nackt? Der Typ hat auch angerufen, gesagt, er wolle nur auf etwas hinweisen. Ich wüsste schon, was zu tun sei. Mehr wolle er nicht. Ja, vielleicht kommt das von Stein selbst? Wie das denn? Er will uns in die Opferrolle zurückdrängen, gleichzeitig Abbitte leisten. Hier, Vertreter Geist. Der gerade dement wird. Mhm. Was, wenn der Typ noch mehr Bilder hat? Davon ist auszugehen. Und, ist er schlimm? Ja. Also ich will meine Bilder sehen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht Dynamiken in Gang setzen, die wir später bereuen. Ach, dafür interessiert sich doch keiner, wenn es uns nicht interessiert. Nein. Wir müssen in die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich etwas bringt. Sollen wir davon reingewaschen werden? Würde was bewegen, was aufrühren. Ich meine nur zu vorsichtig. Ich bin dabei. Ich will aufräumen. Aber jeder Schritt muss bedacht werden. Stein vor der Dusche. Nackt. Wie jeden Tag. Er sitzt da mit seinem Penisprügel und man kann nicht erkennen, ob das eine halbe Erektion ist. Aber wahrscheinlich schon. Wir kennen uns da nicht so aus. Es ist faszinierend und macht Angst. Am Ende spritzt er uns kalt ab und hat ein irres Vergnügen dabei. Wir haben etwas ausgefressen, deshalb müssen wir jetzt Steine im Matsch herumtragen, die Gartenanlage aufhübschen, zum ästhetischen Umfeld beitragen, Buße tun im Schweiße unserer Drüsen. Stein beobachtet uns dabei. Später sollen wir den Schweiß abduschen. Auch da beobachtet er uns, spritzt uns ab. Dieses Abspritzen allein, was das heißt. Und nimmt uns später mit auf die Wiese. Noch nackt, um uns zu fotografieren. Wir stehen da, wir liegen da, wir machen einfach mit. Wenn ich mich in das Objektiv hineinversetze, sehe ich etwas Schreckliches. Unschuld, die schockgefroren wird. Ein Augenblick, der uns auf alle Zeit kontaminiert. Der die Zeit in sich aufhebt und zum Verschwinden bringt. 2 Wochen später fragen wir ihn, was aus den Fotos geworden ist. Und er sagt, sie seien nichts geworden. Sie seien einfach nichts geworden. Was bedeutet das? Das bedeutet doch nichts. Was ist denn? Sie haben das Luisenstift. Also, da, hier. Jahrzehntelanger Missbrauch an katholischem Internat. Genau. Wie auch immer. Glaubst du, das hat was mit dem Typen zu tun, der dir die Bilder geschickt hat? Nein, ich meine gar nichts. Jetzt sag schon. Verstehst du nicht? Bald geht das über aufs Franz Xaver. Und dann geht es los. Bald bin ich auch Betroffener. Ja, wer weiß, was noch alles vorgefallen ist. Bei mir. Bei allen. Mich hat jedenfalls keiner auf dem Gewissen. Überhaupt, dass ich mich jetzt schon vor dir verteidigen muss. Oh, ich greife dich doch gar nicht an. Du redest irgendeiner diffusen Aufklärung das Wort. Ich glaube, es wird einfach nur ein Geschrei sein und eine Schlammschlacht. Und dann stehen alle besudelt da. Und gebracht hat es nichts. Ich muss was machen. Du überschätzt deine Rolle in dem Ganzen. Von denen lasse ich mich nicht umschreiben. Es geht nicht nur um dich. Ich werde das unterbinden. Ich glaube, das hast du nicht mehr in der Hand. Hattest du noch nie, wenn das alles stimmt. Mit Fassungslosigkeit und Bestürzung verfolge man die Entwicklungen und die in den vergangenen Tagen vorgebrachten Vorwürfe sexuellen Missbrauchs. die Werte und Erziehungsideale des Franz-Xaver-Kollegs als katholischer Schule und Internat blieben für die Unterzeichner, die Ehemaligen und Eltern durch die Ereignisse dabei unberührt. Man sei daher dankbar für die Initiative der Schulleitung und des Ordens, hier eine rückhaltlose Aufarbeitung aller Vorwürfe zu betreiben. Lasst es ruhen. Was machst du hier? Du siehst doch, dass es ihm nicht gut geht damit. Ach komm. Keinem geht es gut. Wie empathisch er jetzt tut. Ich will es. Ich weiß nur nicht wie. Seit Jahren will ich es und warte. Das wurde dir doch eingeflüstert. Mm-mm. Lass die Bilder Bilder sein. Nein. Jetzt ist der Augenblick, Jesko. Ja, jetzt ist die Zeit. Wir können nichts mehr dagegen tun. Ich habe auf diesen Augenblick gewartet. Dass mir geglaubt wird, dass gesehen wird, weshalb ich scheitern musste. Dass verstanden wird, weshalb mein Scheitern nur ein Warten war. Du hast auf diesen Augenblick gewartet? Ja, es zu wissen und nicht zu reden und die Gerüchte, die über mich im Umlauf sind. Ja. Ich habe doch gar keine Macht darüber. Ja, und diese Macht, die nimmst du dir jetzt zurück. Wir müssen den Diskurs an uns reißen. Wir müssen das steuern. Die Medien laufen jeden Moment heiß. Jetzt wird es zum Skandal. Malte. Jetzt ist der Augenblick. Malte. Wir müssen sie stürzen. Ich muss gar nichts. Sterben muss ich. Ja, bitte? Ja? Ja, was wollen Sie? Man würde gerne den Brief abdrucken. Was? Welchen Brief? Man wisse von dem Brief. Der Brief von Stein an ihn. Das Entschuldigungsschreiben. Wer sind Sie? Man biete ihm 2000 Euro für den Abdruck. Scheren Sie sich zum Teufel. Noch biete man ihm 2000 Euro. Ist das eine Drohung? Es sei ein Angebot. Woher haben Sie überhaupt? Es gibt gar keinen Brief. Ich werde mich über Sie beschweren. Er solle es sich überlegen. Viel Zeit bleibe nicht mehr, bis ihm die Entscheidung aus der Hand genommen werde. Was heißt das? Was es heiße. Guten Tag. Ich bin nicht erschüttert. Ich war es auch nie. Auch nicht, als die Welle dann losrollte. Die Zeitung berichtet mich. Engagiert, heißblütig, geiler Skandal. Patres der Schande hieß es. Ein pädophiles Himmelreich, hieß es. Plötzlich wurde wieder ein Kollektiv gesehen, wo es vorher nur vereinzelte, wohlstandsverlotterte Jünglinge gegeben hatte. Ich meine, seine Schule nimmt man mit. Das ganze Leben. Klar, irgendwie. Es ist in einen eingewandert und bleibt. Für den einen Last, für den anderen Wegzehrung. Da ist kein Wir. Für mich, und ich stehe nicht allein da, einfach eher egal. Und dennoch wurde es schnell da ist kein Wir. Dieses Wir. Uns gibt es gar nicht. Und dennoch wurde es schnell konstruiert. Er ja ein Ihr. Ihr neureichen Assis. Ihr altadligen Inzestprodukte. Ihr kleinen hilflosen Missbrauchsopfer. Der kleine Jesko wurde so und der große Konstantin war es eh schon immer. Je mehr jemand eine Haltung dazu hat, desto mehr verwickelt er sich in Widersprüche. Ist das nicht offensichtlich? Ist das nicht eine Binsenweisheit, dass wo Sonne ist, auch Schatten fällt, dass alles Gute im Schlechten wurzelt und alles Schlechte im Guten? Ich meine, ich bin Anwalt. Ich lebe von der Flexibilität der Wirklichkeit. Verstehen Sie, für mich war das ein Ding, aber nicht das Ding, was es für andere war. Gerade für solche, die gar nicht dabei waren. Ich will niemandem zu nahe treten. Nur dass meine Haltung, die angeblich eine Nichthaltung ist, vielleicht umso stabiler, umso differenzierter als auch die der Leugner und die der Ankläger. Meine Haltung ist nicht nur nachvollziehbar, sie ist vielmehr angebracht. Sie ist richtig. Jetzt habt ihr, was ihr wolltet. Ich wollte gar nichts. Jetzt ist es in der Welt. Man wird nie wieder gehen. Jetzt ist die Tür auf und wenn die Tür auf ist, laufen 80 andere durch. Die, die sich schon immer missbraucht gefühlt haben, die am Arsch sind, die einen Grund brauchen, eine Erklärung. Hä, wieso siehst du mich an? Hast du jetzt eine Erklärung? Eine neue Lebensaufgabe dazu? Arschloch. Du würdest diese Wichsschule wohl noch verteidigen, wenn sie aus lauter Nazis bestünde. Das heißt bestünde, sie sind noch viel schlimmer als Nazis. Hast du jetzt auch noch Tourette oder was? Langsam reicht es mir mit euch beiden. Ja, und was weiter? Alle schreiben drüber. Was soll jetzt noch kommen? Wollt ihr die vors Gericht schleppen? Die sollen sich mal verhalten dazu endlich. Ja, die sollen sich äußern, es eingestehen, es mal aufklären. Okay. Es ist sowieso in 3 Jahren kein Thema mehr, Jesko. Du kennst die Aufmerksamkeitszüge. Ja, ach, das ist jetzt gut so, oder was? Nein, ich sage ja nur... Ja, ich sage ja nur, das war ein systematischer und jahrzehntelang währender Missbrauch auf mehreren Ebenen. Ja? In vielfältigsten Form. Das geht bis in die 50er zurück, ja? Setzt sich in den 60ern fort, wurde in den 70ern durch die ach so liberale Sexualisierung von allem noch angeheizt und in den 80ern in der Person Steins amtlich zentralisiert. Diese Willkürherrschaft. Eine perverse Tyrannei von Zuckerbrot und Peitsche. Psychoterror ist das. Dieses Günstlingssystem, diese Bildernötigung, diese Selbstverherrlichung, diese Ausnutzung von Macht und von Gefälle. Dieser Horror auf geistiger und... vor allem körperlicher Ebene. Diese Übergriffe, immer ein Stückchen mehr, immer ein Stückchen näher. Tiefer und tiefer, ja. Und wir fanden das noch normal. Aber eins sage ich euch, das ist nicht normal, das war nicht normal und das wird auch niemals normal sein. Das ist überhaupt nicht normal. Die meisten fanden und finden es ziemlich normal. Etwas verschoben, aber im Rahmen. Das ist lächerlich. Ist längst vorbei, diese Sichtweise, Jesko, lass es. Wie, lass es? So können wir vielleicht wieder in 5 oder 10 Jahren reden. Jetzt ist es vorbei. Du siehst doch, was los ist. Und das soll man einfach so weiterrollen lassen? Natürlich. Es ist gut, wenn das Schweigen gebrochen wird. Es ist übertrieben. Es mag Leidtragende gegeben haben und das tut mir aufrichtig leid. Jetzt redet er schon wie so ein Kirchenfunktionär. Und dass Konstantin Stein einen blasen musste, das hat er sich ausgedacht, hm? Seit wann ist denn davon die Rede? Seit jetzt. Pass mal auf, was da noch alles kommt. Das ist seine Wahrheit. Ich hab meine. Und was ich erlebt habe, lasse ich mir nicht nehmen. Was hast du denn erlebt, ha? Was hast du denn erlebt? Du willst es nicht wissen, Jesko, ha? Du weißt es nicht. Das ist das Gute. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es mir aussuchen. Ein Detail? Oder vielleicht 10? Oder 200? Denk nicht, dass ich alleine spreche. Denk nicht, dass ich der Einzige bin. Aber jeder ist alleine mit der Erinnerung. Das Knechten. Nicht viel. Die Daumen in die Muskulatur des Schlüsselbeins. Eine Art Massage. Nur viel zu stark. Irgendwo zwischen Spiel und Schmerz. Nicht viel. Doch eine Übertretung ist getan. Und so geht es weiter. Auf einer Pritsche. Krank. Keiner wollte zu Stein. Alle wollten zu Frau Klaassen. Denn das Thermometer im Anus ist nicht das Schlimme gewesen. Das Schlimme war sein Gebrummel. Sein Gegrunze. Durchaus tierähnlich. Zeig mir doch mal, wie du deinen Penis wäschst. Weißt du, dass man die Vorhaut zurückziehen muss, um sich auch dort zu waschen? Nackt vor ihm in gebückter Haltung die Dusche putzen müssen. Als Strafe für nichts, nach Schlägen mit dem Bambusstock. Dennoch ein schlechtes Gewissen haben. Dann, Tage später, seinen Arm auf der eigenen Schulter spüren, auf einer Parkbank. Sich weinend bedanken für seine Güte, geloben ihm künftig nur noch Freude zu bereiten. Im Unterholz verschwinden. Ein Detail. Dieses Zimmer also, wo auch Rilke gewohnt hatte. Das Rilke-Zimmer, darin ich. Ich war ein Liebling. Die Nacht war fast stofflich, dicht und schwarz. Und er schnitt hindurch. Schnitt hinein und setzte sich in meinen Sessel. Weise, bräsig, ein Arbeiter im Rosengarten des Herrn. Jahrtausende alt. Ich solle zu ihm kommen, bedeutete er mir, und das tat ich. Es war wie der letzte Akt einer Beziehung. Ich war so oft in sein Vertrauen gezogen worden, rein instinktiv. Ich war sein Vertrauter. Er entblößte seinen Penis und forderte mich auf, vor ihm zu knien. Das tat ich. Und den Rest auch. Fast dachte ich, endlich. Was denke ich? Das heute noch? Ich solle nichts davon meinen Eltern erzählen, sagte er noch. Dann sah er mich nicht mehr an. Bis zum Abitur nicht. Es war vorbei. Ein Detail im Rilke-Zimmer. Villa Verdi. Ich sah es als Abschiedsritual an. Was die alles reden und schreiben. Malte setzt sich als Coach in Szene, gerät sich als Vermittler. Er hofft sich neue Kunden. Johannes schwimmt so mit. Und Konstantin denkt, er kann sein Leben von vorne beginnen. Opfert sich erneut, ohne es zu wissen. Er arbeitet es auf. Der Arme, als würde das etwas bringen. Reden hilft. Er wird merken, es ändert sich nichts. Wenn er sich ändert, hat sich bereits was geändert. Ja, zum Schlechten, wenn dieser Spuk erst vorbei ist. Das ist kein Spuk. Aber es ist auch nicht die Wahrheit. Was soll schon die Wahrheit sein? Da gibt es 1000 Wahrheiten. Oh, so relativistisch. Oh. Ich war auch für die Veröffentlichung, weißt du? Aber doch nicht so ein Opferkult, so ein Medienspektakel. Und dann nur von 3-4 Profilneurotikern, die anderen bleiben im Dunkel. Weil sie nicht anders können. Weil sie es wollen. Dass geredet wird, ist an sich schon heilsam. Und was beschwerst du dich? Es ist doch deine Sache, mit dir hat es begonnen. Und mit mir hört es auch wieder auf. Machtwort oder was? Ein Mann als Opfer. Was soll das denn sein? Wir werden uns schon zu wehren wissen. Männer opfern sich allerhöchstens selbst. Mann, komm mal her. Im Krieg, an der Front, bin noch da. Für die Arbeit, die Familie. Ich werde aufräumen. Noch näher. Wenn ein sogenannter Macher merkt, was mit ihm gemacht wurde, ist das Machen auf verlorenem Posten. Kein Macher, kein gemachter Mann. Es tut mir leid. Nicht schlimm. Es muss erstens eine strikte soziale Hierarchie vorhanden sein, die zweitens mit Angst arbeitet, da sie selber von Angst durchdrungen ist, und sich drittens von anderen sozialen Zusammenhängen separiert. Also je stärker diese drei Faktoren werden und je autoritärer die Struktur ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kinder in den Strukturen zu Schaden kommen. Es scheint fast jeder Erziehung ein perverser Keim innezuwohnen. Mit einer solchen Verallgemeinerung aber entlastet man die tatsächlich perversen Täter und stellt sie in einen gesamtperversen Zusammenhang, der so überhaupt nicht da ist. Jedenfalls nicht, wenn ich das Feld meiner Freunde und Bekannten wohlwollend überblicke. Was wirklich hinter den Fassaden passiert, das weiß kein Mensch. Ich am wenigsten als kinderloser Hedonist, zu dem ich aus freien Stücken geworden bin. Aber ich weiß, was mir passiert ist. Und ich werde den Teufel tun, diese Grausamkeiten nicht zur Sprache zu bringen. Immer wieder auf sie hinzuweisen. Ich bin nicht verjährt. Und ich fühle mich besser denn je. Denn ich weiß jetzt, wo ich herkomme. Geht doch. Was? Das war schön. Danke. Wir wissen nicht viel voneinander, deshalb ist es so einfach. Trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh, Katholiken. Das hat damit nichts zu tun. Ist ja wie in einem verlogenen Hotelzimmer hier. Wir sind in einem Hotelzimmer. Das kennt man alles zu Genüge. Ich hätte aber gerne etwas, das man nicht kennt. Und dass es einmal nicht so anstrengend wäre, einen Menschen kennenzulernen. Bin ich so anstrengend? Nicht du. Es geht nicht um dich. Auch wenn ich gern geglaubt hätte, dass du dich in mich verliebst. Irgendwie habe ich mir das unkomplizierter vorgestellt. Du bist der Komplizierte, der erst nachträglich alles wahr macht. Also bitte, was heißt das schon wieder? Hat deine Frau dir nicht schon eine Affäre unterstellt? Hat sie? Und jetzt machst du es wahr. Und? Hast du nicht einen großen Schaden erwartet von den lächerlichen Bildern? Schon. Er ist längst da. Mit großer Betroffenheit habe man den Rücktritt des Rektors des Kollegs Pater Meinrad Bosch zur Kenntnis genommen. Man respektiere den Schritt von Pater Bosch und doch bedauere man diesen Entschluss zutiefst. Was ist denn das für ein Dreck? Man solidarisiert sich mit seiner Herkunft. Man räumt auf. Das Franz-Xaver-Kolleg sei stets geprägt von einer Atmosphäre der Offenheit gewesen, mit der Anleitung zu selbstverantwortlichem und verantwortungsbewusstem Handeln. Hast du das veranlasst? Nein. Aber unterschrieben? Ja. Wie 500 andere. Und finanziert? Nein. Gleichzeitig sei es den Unterzeichnern ein Anliegen, ausdrücklich mitzuteilen, dass sie während und nach ihrer Zeit als Schüler weder sexuelle Gewalt noch Missbrauch am Kolleg erlebt hätten. Du hast das geschrieben? Nein, verdammt. Doch, das ist Vertuschung. Da ist kein Wort von den Opfern die Rede. Man sichere der Schule, dem Orden und insbesondere auch den jetzigen Schülern jetzt und in Zukunft seine volle Unterstützung und Solidarität zu. Was ist denn das für eine Statusscheiße, hä? Die Werte und Erziehungsideale des Kollegs als katholischer Schule und Internat blieben für die Unterzeichner durch die Ereignisse dabei unberührt. Bosch war integer. Mit jedem Tag, den er weiter schweigt, zerfällt seine Integrität. Ja, was soll er machen? Sein Lebenswerk ist kaputt. Ja, sich selbst aufklären, Verantwortung erkennen, reden. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Eigentlich müsstest gerade du was sagen. Ja, Jesko, öffentlich, als Repräsentant. Du sitzt an den Hebeln, aber nein, du unterschreibst Solidaritätsdepeschen mit den Tätern. Die Hebel bringen eh nichts. Du bist wie Bosch. Jetzt sehe ich es. Ein Mitwisser, Vertuscher. Aber dabei sowas von integer. Hauptsache, deine Elite-Biografie steht. Was für eine Elite überhaupt. Weshalb bist du eigentlich hier? Willst du mich coachen? Nein, Stein ist tot. Ich weiß. Spielt das eine Rolle? Dramaturgisch jedenfalls gut gesetzt. Jetzt ist er der zornige, unanklagbare Gott, der ewig über uns hängt. Du übertreibst. Und die Bilder, ja? Die Bilder sind alle verbrannt. Was? Ja. Schon vor 3 Jahren. Geil, was? Wer sagt das? Die. Haben sie auf eine Nachfrage gemacht. Da gab es einen, der hat schon vorher gefragt und sie wohl eingesehen. Und Stein hat der Missbrauchsbeauftragten gestanden, pädophil zu sein. Kopfpädophil hat sie daraus gemacht. Kopfpädophil! Es sind gar keine Bilder mehr da. Restlos? Ja, sagen die. Seit 3 Jahren. Und sagen keinem Bescheid. Aber das ist doch gut. Gut? Nichts ist gut, Jesko, nichts. Noch immer wird auf unsere Bedürfnisse geschissen. Du hast dich ja gesehen, ich nicht. Vielleicht sind deine Bilder am Ende die einzigen Beweismittel. Ich komm ja nicht auf die Idee, die zu vernichten oder zu löschen. Und wenn ich das bereits getan habe? Hast du nicht. Es wird keinen Prozess geben, wozu Beweismittel? Hast du nicht. Nein, du hast rein gar nichts verstanden. Gib mir mal die Bilder. Was, du spinnst doch. Gib mir mal die Bilder, doch, mach mal. Komm, gib mir die Bilder, ich trau dir nicht mehr. Komm, gib her, gib mir die Bilder. So, gelöscht. Nein, du Stück. Du hast deinen Arm immer noch. Bis zum Ellenbogen hast du ihm im Arsch stecken. Der Mediensturm entlud sich noch 2-3 Wochen, zog dann weiter zur Stob. Bald kam eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Finanzkrise oder ein royales Baby. Irgendwas, das die Zeilen und Monitore und Hirne neu betankte. Die Schuld war währenddessen auf einen Toten abgewälzt und begraben worden. Schuldige wurden zwar noch vereinzelt gesucht, auch unter den Eltern, doch mit der Schuld ist es so eine Sache. Ein Gespräch und sie löst sich in Wohlwollen auf. Man darf einander nicht zu tief in die Augen blicken. Monate vergingen. Zahlungen wurden vereinbart und geleistet. Manche lebten einfach so weiter. Manche nicht. Das war's. Kostet zu viel Kraft, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Ich hab's lange versucht, ich war ständig am Abgleichen. Doch trotz aller Anstrengungen wird deine Lebenslüge langsam auch zu meiner. Und was machst du dagegen? Nichts. Ich mache sehr viel. Und wenn ich nichts mache, ist es noch fast anstrengender, als wenn ich etwas mache. Wenn ich nichts mache, mache ich in Wahrheit am meisten. Will ich die Kinder mit solchen pseudoschlauen Floskeln aufziehen, ist meine Frage. Es war schwer genug, mit deinen Eltern auf einen Nenner zu kommen. Und jetzt soll ich ja, auch jetzt, noch... Ja, jetzt, was jetzt? Ich kenne deine Angst. Ich weiß, dass dieser Konstantin dir vor Augen geführt hat, was Konsequenz heißt. Durch einen Selbstmord lächerlich. Weißt du, ich habe kein Problem damit mit Männern, die Opfer sind, sondern mit solchen, die keine Opfer sein können. Und, was folgt daraus? Muss ich drüber nachdenken. Du willst es nur outsourcen. Die ganze Zeit wolltest du es nur outsourcen und weiter delegieren an die Polizei, die Therapie. Aber das klappt nicht. Man muss innen damit fertig werden. Muss man nicht. Kann man nicht. Was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. In der Schule war natürlich keiner da. Es wird einfach ignoriert. Konstantin hätte es gehasst, wenn einer da gewesen wäre. Ja, aber es wäre doch trotzdem angebracht. Ja, dann sieht man mal wieder, dass dir Konstantin im Grunde scheißegal war. Alles geheuchelt. Ja, und dir? Ich stehe wenigstens dazu. Es gibt jetzt einen Täter und ein Opfer. Beide tot. Ja, so kann man es abschließen. So kommt der Sargdeckel drauf. Und du kannst beruhigt deine Ehe kitten. Dann kann ich ewig weitermachen. Manche halten sich schadlos, egal was passiert. Malte. Ich wünsche dir noch ein gutes Leben, Jesko. Das werde ich haben. Dir auch. Diese lächerlichen Streitigkeiten. Ich habe nicht angefangen. Wenn man es recht bedenkt, hast du mit allem angefangen. Und hast dich, als es ernst wurde, verpisst. Wer hat denn diese Bilder nun an dich verschickt? Stein oder wer? Oder du selbst? Ich weiß es nicht. Ich war das. Bitte? Ich habe Ihnen diese Bilder geschickt. Was? Und warum? Das weiß ich nicht mehr. Wie, das weißt du nicht mehr? Ich könnte die Gründe aufzählen, aber sie sind hohl geworden. Was? Es war sicher kein Zufall, dass ich, Jesko Drescher, nachdem er auf der Beerdigung seines ehemaligen Schulkameraden war, mein Todesengel zur letzten Fahrt lud. Ich dachte, wenn es auffliegt, dann wird Konstantin es los. Dann gibt es ihn frei. Jahrelang verkommt er und klebt am Boden und zerfällt. Einmal wieder auferstehen und die Geschicke an sich reißen. Ja, und darum muss man mich erpressen, oder wie? Es tut mir leid. Sandra, mich trifft in dieser Sache absolut keine Schuld. Ich weiß auch gar nicht, warum du mich erwählt hast. Die Auswahl war nicht sehr groß. Und schau dich an, du bist der Mächtigste. Das täuscht. Und wie das täuscht. Du siehst doch, ich konnte gar nichts machen. Damit beruhigst du nur dein Gewissen. Das stimmt einfach nicht. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Die Tatsache, dass er eine Viertelstunde später von der Straße abkam und einen verheerenden Unfall baute, wurde von keiner Kamera eingefangen. Nur das Ergebnis. Ein Crash wie auf den kältesten Popkunstwerken ging durch die Blätter, die ich doch kontrolliert hatte. Wie seid ihr überhaupt an die Bilder gekommen? Konstantin hat mit einem Prozess gedroht, da machten sie auf. Als sie merkten, wie es um ihn steht, machten sie allerdings schnell wieder zu. Er war keine Gefahr. Du wärst eine Gefahr gewesen. Wieso seid ihr nicht offen zu mir gekommen? Ich hätte euch doch unterstützt. Hättest du? Ja. Vielleicht hätte ich geredet. Vielleicht hätte ich reden sollen. Späte Erkenntnis. Wer das Lenkrad herumgerissen hatte und den Wagen schnurstracks innerhalb von 2-3 Sekunden gegen einen Baum lenkte, schien offensichtlich. Jesko? Ja? Ich bin froh jetzt. Ich habe alle Motive verloren. Hört sich nicht schlecht an. In Form von Freiheit. Man könnte auch andere Spekulationen anstellen. Aber aufgrund der fremd- und selbstgefährdenden Vorgeschichte seiner Mitfahrerin wurde Jesko nicht verdächtigt. Schneller! Ich halte es nicht aus. Ich darf nur 60. Alles, woran ich mich erinnere, ist fiktiv. Und muss mit jeder Vergegenwärtigung neu erschaffen werden. Jedes Mal, wenn man aus dem Schlaf erwacht, sucht sich das Gehirn die Stücke der empirischen Person neu zusammen. Wäre reiner Zufall, wenn dabei jedes Mal das Gleiche herauskäme. Was habe ich also erlebt? Was habe ich erlebt? Bilder von uns, ein Hörspiel nach dem Theaterstück von Thomas Melle. Es spielten Jesko, Max von Puffendorf, Malte, Nico Holonitsch, Johannes, Sebastian Blomberg, Konstantin, Oliver Obanski, Bettina, Eva Meckbach, Lehrerin Christine König, Sandra, Deborah Kaufmann und viele andere mehr. Musik Hans Platzkummer, Hörspielbearbeitung und Regie Steffen Moratz. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2010.